Die CSU treibt die Kanzlerin vor sich her. Konkret heißt das, ein Abrücken von der Forderung nach einer Obergrenze wird es nicht geben. Bei diesem Dissens wird es bleiben. Egal, ob man es nun Obergrenze, Richt- oder Orientierungsgröße nennt, die CSU wird auf die Zahl 200.000 bestehen und darauf, dass Angela Merkel diese Zahl ausspricht. Auf 200.000 soll die Aufnahme von Flüchtlingen künftig begrenzt sein. Eine Zahl, von der selbst die bayerische Staatsregierung glaubt, dass sie in diesem Jahr nicht überschritten wird. Eine Zahl aber, die von der CSU selbst so überhöht wurde, dass der Wähler an ihr Einfluss, Macht und Durchsetzungsvermögen der CSU und ihres Vorsitzenden ablesen können wird. Merkel hat von Kohl und nicht zuletzt von Stoiber gelernt, dass sich Streit mit der bayerischen Unionsschwester eigentlich nicht lohnt, weshalb sie Seehofer viel durchgehen ließ, vielleicht zu viel. Und so bekam er zu Beginn der Legislaturperiode das Betreuungsgeld und durfte den Deutschen mit seiner Ausländermaut auf die Nerven gehen. Sie rettete derweil den Euro. In der Flüchtlingsfrage aber geht es um mehr. Es geht um die Hoheit über bayerische Stammtische. Es geht um den Anspruch der CSU, näher beim Menschen zu sein. Es geht um den Eindruck, dass die Kanzlerin nicht mehr weiß, was die Menschen draußen wirklich bewegt. Es geht um die Furcht, genau deshalb Wähler an die AfD zu verlieren. Es geht also um nicht weniger als um die Existenz der CSU. Wenn Seehofer von den 5 für die CDU desaströsen Wahlen spricht, wenn er behauptet, die Menschen wollen diese Berliner Politik à la Merkel nicht mehr, wenn er darüber fabuliert, so schwierig sei die Situation für die Union noch nie gewesen, denkt der CSU-Chef mitnichten an die Bundestagswahl im kommenden Jahr, mitnichten an eine erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel. Er hat einzig und allein die bayerische Landtagswahl im Jahr 2018 im Sinn. Eine Wahl, die er die Mutter aller Schlachten nennt, eine Wahl, aus der die CSU ihre Daseinsberechtigung bezieht. Um zu Hause gewählt zu werden, muss die CSU ihren Wählern aber nachweisen können, wie es um ihren Einfluss auf die Politik in Deutschland steht. Setzt sie sich im Streit um die Flüchtlingspolitik also nicht durch, droht sie zu Hause ihr Standing zu verlieren, dann macht sich die CSU letztendlich überflüssig. Außerhalb von Bayern mag man darüber nur den Kopf schütteln, doch wer um das Selbstverständnis der CSU weiß, wird mit allem rechnen. Und Angela Merkel kennt ihre Schwesterpartei.